Funkhaus Europa. Funkhaus Europa. Nova. Profikiffer werden's wissen, alle Gelegenheitsgrasraucher aufgepasst. Barcelona ist das neue Amsterdam. Und mehr noch, man raucht im Club. Mehr dazu in dieser Stunde. Im Studio Severino Melchiore. Hallo zusammen, schönen Nachmittag. Queen of Bacchanal. When I dip and ride, dip and ride, dip and ride, dip and make him wanna slip and slide, slip and slide, slip and slide, slip and the way I dip and ride, dip and ride, dip and ride, dip and swing my hips to the side, hips to the side. When I dip and ride, dip and dip, dip and he likes when I work that body up, twist, twist, turn it up, dip. He likes when I ride, ride, giddy up, rough, rough, rough it up, hey. On the right spot, make a blood vessel walk up, non-stop, to the rhythm we are up, he beg me please don't stop, so then what I want, ring the alarm, Trini girl back from we band, watch the perform, I was just getting warm, ring the alarm, but now I'm ready to get on, watch the perform, hey, hey, hey. First I bounce to the bass from the speaker, then I bust a belly dance like Shakira, then I turn around and get them hypnotized, when I dip and ride, dip and ride, dip and ride. Slip and make him wanna slip and slide, slip and slide, slip and slide, slip and the way I dip and ride, dip and ride, dip and ride, dip and swing my hips to the side, hips to the side. When I dip and ride, dip and dip, dip and he likes when I whine and bubble and quint up the muscle right there. He likes when I hey, pressure on the right spot, make a blood vessel walk up, non. So then what I want? Ring the alarm. Trini girl back from we band. Watch the perform. I was just getting warm. Ring the alarm. But now I'm ready to get on. Watch the perform. Hey, hey, hey. First I bounce to the bass from the speaker. Then I bust a belly dance like Shakira. Then I turn around and get them hypnotized. When I dip and ride, dip and ride, dip and ride, dip and make them wanna slip and slide, slip and slide, slip and slide, slip and the way I dip and ride. Dip and ride, dip and ride, dip and swing my hips to the side, hips to the side. When I dip and ride, dip and dip, dip and. Es gibt Klamottenläden für Frauen, Klamottenläden für Männer, aber es gibt ja auch noch was dazwischen, ne? Und daneben, was ist mit Transgendern, Transsexuellen, wo kaufen die ihre Sachen? Das kann für sie nämlich ganz schön frustrierend sein, sagen sie selber. Mehr dazu gleich in Funkhaus Europa. Yeah. In den Feierabend Funkhaus Europa hier mit Nova, unserem aktuellen Magazin. Im Kopf und im Herzen ein Mann, aber im Körper einer Frau gefangen. Oder umgekehrt. Der Sack, den Transsexuelle unter Transgender mit sich rumschleppen, ist eigentlich schon schwer genug, wenn da nicht noch der Klamottenkauf wäre. Wer schneidert schon Sachen für Frauen, die eher einen männlichen Körperbau haben? Eben. So gut wie keiner. Eine Ausnahme ist eine kleine Modekette in den USA. Die hat sich spezialisiert auf Transgender und Transsexuelle. Die Kette verkauft Anzüge, die eben nicht nach Schema F genäht sind. Kurz nach 17 Uhr im kleinen, aber feinen Kleidergeschäft St. Harridan im Zentrum von Oakland, Kalifornien. Besitzerin Mary Going hat eigens ein paar Kundinnen und Kunden eingeladen, denn sie zeigt zum ersten Mal eine Anzugweste, die sie künftig im Laden und auch online verkaufen will. Solche Westen seien in der Regel sehr körpernah geschnitten, erklärt sie. Umso mehr komme es auf den richtigen Sitz an. Besonders die sogenannte Prinzessinnennaht wollte Mary Going auf jeden Fall vermeiden. Sie verläuft bei Anzügen für Damen normalerweise vorn, links und rechts, von der Taille bis unter die Brust, macht den Rumpf schmaler und hebt damit den Busen zusätzlich hervor. Doch genau das suchten ihre Kundinnen und Kunden nicht, sagt Mary. Typically our customers are women who identify as masculine, many of whom identify as lesbian. Unsere typischen Kunden sind Frauen, die sich eher maskulin sehen. Viele von ihnen sind lesbisch. Außerdem bedienen wir eine deutliche Zahl an Transmännern, also Männer, die in einen weiblichen Körper geboren wurden. Und dann haben wir noch die, die mit keinem dieser Begriffe bezeichnet werden wollen, egal ob Mann, Frau oder Trans. Brooklyn Wright ist 32 und hat einen kräftigen Körperbau, trägt Hosen und ein T-Shirt. Sie sieht sich zwar als Frau, will ihren Kleidungsstil aber nicht den üblichen Gender-Kategorien unterordnen. Weil unsere Gesellschaft so sehr in männlich und weiblich eingeteilt ist, gibt es diese Annahme. Wenn ich nicht versuche, feminin zu wirken, dann will ich maskulin sein. Dabei versuche ich eigentlich, irgendwo dazwischen zu sein. Und das sei nicht einfach. In der Herrenabteilung versinke sie in den Sachen. Und bei den Damen stimme der Stil nicht. I'm Toby, short for Tobias. I'm a trans man. I started transitioning about 7 years ago. Toby ist 25 und wurde im Körper einer Frau geboren. Seit 7 Jahren lebt er als Mann, hat auch die nötigen Operationen hinter sich. Was er trug, sei für ihn immer sehr wichtig gewesen, erzählt er. They've meant a lot. I actually started dressing in suits when I was in high school. Ich habe in der High School angefangen, Anzüge zu tragen. Aber später wurde der Anzug eine Notwendigkeit. Du kannst nicht zu einem Vorstellungsgespräch gehen in einem Anzug, der dir nicht passt. Du siehst albern aus, das beschädigt dein Selbstbewusstsein. You can't go to an interview in a suit that doesn't fit you. You look silly. Damages your confidence. Auch wenn er inzwischen dank einer Operation keine Brüste mehr hat, ist sein Körper in manchen Punkten immer noch so weiblich, dass ein Anzug vom Herrenausstatter keine Option für ihn wäre. The sleeves are slightly too long. Shirts don't provide enough room in the hips. Die Ärmel sind zu lang, Hemden sind in der Hüfte zu schmal, Hosen auch, die Schultern zu breit, vor allem bei Anzügen. Einen normalen Herrenanzug müsste ich komplett umändern lassen und selbst dann würde er nicht gut aussehen. But it wasn't designed for someone and so it won't look right. Besitzerin Mary Going ist Ende 40, identifiziert sich als Frau, ist mit einer Frau verheiratet, trägt gern Anzug und sieht mit ihren graumelierten Haaren und der makellos sitzenden Garderobe blendend aus. Auf die Idee für den Laden kam sie, als sie einen Anzug für die eigene Hochzeit suchte. Bei einer Art Demo-Tour durch die USA bauten Mary und ihr Geschäftspartner temporäre Läden in 15 Städten auf. Und eine Szene, sagt sie, die hätten sie immer wieder erlebt. In fast jeder Stadt, in der wir waren, stand jemand in unserem Laden und hat geweint. Denn sie waren nie zuvor die Kundin oder der Kunde, der erwartet wurde. Sie wurden toleriert, vielleicht auch zurückgewiesen, aber nie erwartet. Funkhaus Europa-Reporter Wolfgang Stuflesser über eine kleine Modekette in den USA, die eine große Hilfe ist für Transsexuelle und Transgender. Sie verkauft nämlich speziell für sie gemachte Anzüge. Achei o pavo de mel, quitaninha, madrugada na bufele, mico bó amarrado, dado nó, fundido, confundido e tudo o resto, cor de rosa, lua cheia, o pavo de mel, quitaninha, madrugada na bufele, mico bó amarrado, dado nó, fundido, confundido e tudo o resto. E sabe, sabe, sabe, sabe, sabe, sabe. Forte sabe, sabe, sabe, sabe. Mas sabe, sabe, sabe, sabe, sabe. Forte sabe, sabe, sabe, sabe, sabe. Cor de rosa, lua cheia, o pavo de mel, quitaninha, madrugada na bufele, mico bó, amarrado, dado nó, fundido, confundido e tudo o resto. Canibal, animal. entspannten Nachmittag wünsche ich Ihnen. Funkhaus Europa hören Sie, Ihr Global Sounds Radio. Flüchtlinge im Mittelmeer, Flüchtlinge vor Grenzzäunen, Flüchtlinge in Turnhallen und Zeltlagern. Seit Anfang des Jahres haben schätzungsweise 300.000 Menschen versucht, über das Mittelmeer zu uns nach Europa zu kommen. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, OECD, die sagt, so viele Menschen sind seit Jahrzehnten nicht mehr davon gelaufen. Damals hatten wir noch ganz andere Probleme. Die Krise sprengt alle Rekorde. Noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg haben so viele Menschen gleichzeitig Zuflucht gesucht in Europa, sagt Thomas Liebig von der OECD. Die Lage sei komplex. Zum einen haben wir nicht nur eine einzige Krise in Syrien, sondern wir haben auch sehr dramatische Situationen im Irak, in Eritrea. Auch in Afghanistan ist die Lage nach wie vor sehr instabil. Zum anderen hätten die Flüchtlinge sehr unterschiedliche Profile, unterstreicht der Ökonom von der Abteilung für internationale Migration bei der OECD. Viel höher als früher sei die Zahl der Kinder, die allein unterwegs sei. Was die Qualifikation der Flüchtlinge anbelange, sei es so, dass die Syrer im Schnitt doch über 40% eine Berufsausbildung haben. Auch bei den Irakern ein relativ hoher Anteil eine abgeschlossene Ausbildung hat. Allerdings in anderen Ländern sieht es weniger gut aus, beispielsweise Afghanistan oder Eritrea, wo doch eine hohe Prozentzahl nur sehr niedrige Bildungsergebnisse hat. Und das habe Konsequenzen für den Umgang mit den Menschen, die nach Europa kommen. Denn aus den Untersuchungen der Organisation geht hervor, dass Integration dann besonders gut gelingt, wenn sie so früh wie irgend möglich beginnt und ansetzt bei den Vorkenntnissen der Ankömmlinge. Erfahrungsgemäß sei der Prozess gerade zu Beginn teuer. Es dauere 5 bis 6 Jahre, bis die Mehrheit unterkomme auf dem Arbeitsmarkt. Mitentscheidend sei dabei das Erlernen der Sprache, und zwar am besten in engem Zusammenhang mit einer beruflichen Tätigkeit. Es sei ein Fehler, so Liebig, die Leute dahin zu bringen, wo der günstige Wohnraum ist und nicht dort, wo die Arbeitsplätze sind. Die Pariser Organisation hält es für ausgeschlossen, dass einzelne Länder den Zustrom an Zuwanderern allein bewältigen könnten. Derzeit kämen die meisten nach Deutschland, Österreich und Schweden. Eine faire Verteilung auf ganz Europa sei notwendig, flankiert von Hilfsmaßnahmen für jene Länder, die keine Erfahrung haben im Umgang mit Flüchtlingen. Deutschland bekommt besonders gute Noten. Es habe gelernt aus den Krisen der Vergangenheit. Die strukturellen Voraussetzungen für eine Integration der Flüchtlinge in Deutschland sind wesentlich besser, als sie anfangs der 90er Jahre waren. Auch die Integrationsmöglichkeiten, Integrationsangebote, die Sprachkurse sind wesentlich besser. Und ich glaube auch, das gesamte Asylsystem ist wesentlich besser aufgestellt, als noch Anfang der 90er Jahre waren. Seit dem Zweiten Weltkrieg sind nicht mehr so viele Menschen zu uns nach Europa geflüchtet wie zurzeit, sagt die OECD. Funkers Europa-Reporter Andreas Ziska war das mit Einzelheiten. I fell asleep and started dreaming. I was back out on the street and it was steaming. Summer evening in the ghetto, everybody screaming, on some turf run by us raiders. Yeah, I'll tell you. When down the street there came a gang called the Degraders. Yeah, I was wise that once my guys laid eyes on these invaders. Raiders, two gangs drawing closer. Oh yeah. Suddenly they're face to face, but they're not fighting, no sir. Instead of fighting, hey, look, I can see them shaking hands. They are uniting. Oh, see them get together, man. Oh, man, ain't that exciting? Exciting. Wishing that the brothers could end their division. Or they wind up dead or in a cell like me in prison. Europa. G's to the biz act. Now ladies, here we get some. When the bitch in the crib, huh? Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. When the bitch try to get at you, park it like it's hot. Park it like it's hot. Park it like it's hot. Get an attitude. Pop it like it's hot. Pop it like it's hot. Pop it like it's hot. I got the rollie on my arm and I'm pouring Sean down. And I'm on my best cause I got it going on. Voy pa' la disco y salimos guillao. Prende sol de la wiki por higa. Llevo el guaraguao, no se ponga más criado o se acuerda ni pelao. Esto está bueno pa' guayarlo pegao. En una losa bien acaramelao. Y si tú quieres nos vamos por otro lado. Acá que no se lamba porque esto no es melao. Báilame esto, mami, no te ponga bicha. Que si te despeina yo te llevo el biotricha. No es obligado, está todo hablado si no quieres no. Allí yo sigo fumando y bebiendo vino Richard. Meterle cintura y que le pega bien a fuego a la botella. Mami, pa' que te me ponga. Se rompe la cualquiera atropella y lo pone a ver las estrellas. Bueno, recorte en la casa, mami, déjala caer, déjala caer, déjala caer, que no yo le está activado, déjala caer, déjala caer, déjala caer, dominicanos en la casa, déjala caer, déjala caer, déjala caer, a mi amigo vacilando, déjala caer, déjala caer. cristal, déjala caer, ya tú sabes, pa' que baile la mujer. Este Julio Huerto que viene otra vez, de Puerto Rico, mami qué rico, abre la pata y dame ese kirco. Global Pop von Pharrell und Snoop Dogg in Funkhaus Europa, Drop It Like It's Hot. Apropos Snoop Dogg, ist er bekennender Kiffer und scheint jetzt seine Bestimmung gefunden zu haben. Er will dieses Kiffen mit allen auf der Welt teilen, die daran Interesse haben. Er hat dafür ein Internetportal ins Leben gerufen, das im Oktober angeblich freigeschaltet werden soll. MaryJane.com. So eine Art Marktplatz für Leute, die Marihuana verkaufen und solche, die es nehmen. Aus rein medizinischen Gründen natürlich. So soll das nachher aussehen. Dazu muss man wissen, dass in den USA Marihuana mehr und mehr anerkannt ist. In den Bundesstaaten Colorado und Washington kann man das Zeug sogar ganz legal rauchen. Spanien probiert einen anderen Weg. Wie der aussieht, erklären wir in etwa 10 Minuten. Europa. tanti auguri ma non ti conosco. A, E, I, O, U, Y. Se ora parte il trenino mi butto al binario. Guarda là, c'è uno in mutande papillon. Dov'è il proprietario di casa? L'imbarazzo è palese, ma sono cortese. Corre l'anno 2013. Tanti auguri ma non ti conosco. Tanti auguri ma non ti conosco. Che vita di merda, ma che cosa c'entra in conosco. Wir haben sie eben schon gehört, ein Funk aus Europa. Snoop Dogg bastelt an einem Internetportal, eine Art Marktplatz für Marihuana und behauptet, in 2 Jahren ist das Zeug in ganz Amerika legal. In Europa hat Marihuana immer noch sowas Halbseidenes, würde ich sagen. Wer es in Deutschland heimlich anbaut, riskiert Ärger mit der Justiz. Aber wer zum Beispiel kleine Mengen dabei hat und raucht, der muss sich keine ganz großen Sorgen machen. Dann gibt es ja noch die Coffeeshops in den Niederlanden. Und Spanien macht wieder nochmal was anderes. Hier gibt's richtige Cannabis-Clubs, landesweit ein paar hundert, wo man ungestört kiffen kann. Besonders viele dieser Clubs stehen in, wer ahnt es nicht, Barcelona, wo sich Funk aus Europa-Reporterin Julia Macher mal umgeguckt hat. Julia, muss man denn Mitglied sein, um in diese Cannabis-Clubs zu kommen? Als Nichtmitglied kommt man nicht rein und auch so einen Club zu besuchen ist komplizierter als gedacht. Ich dachte ja eigentlich, es ist leicht, jemanden zu finden, hatte dann auch bald eine Ansprechpartnerin, weil es diese Clubs wirklich wie Sand am Meer gibt. Aber ausgerechnet vor dem Club, vor dem ich mich verabredet hatte mit Gabriela, mit meiner Gesprächspartnerin, stand an dem Tag die Polizei. Vier Polizisten, die hatten dann auch Leute, die in den Club wollten, abgewiesen und diskutierten mit dem Betreiber, hielten ihm so Papiere unter die Nase. Die schienen bei dieser Art von Auseinandersetzung schon Routine zu haben. Und nach einer Viertelstunde kam dann auch Gabriela raus, die Frau, mit der ich mich verabredet hatte, und klärte mich über den Grund des Polizeibesuchs auf. Wir haben hier eine Nachbarin, die fürchterliche Angst vor diesem Club hat. Sie ist ganz besessen davon und hat eine Kampagne gegen den Verein gestartet. Sie ruft jeden Tag die Polizei. Das ist völlig abstrus. Du siehst ja, die Tür ist zu, es gibt eine Eingangskontrolle, alle Vorschriften werden erfüllt. Guck mal, jetzt können wir auch rein. Wie und wo findet man so einen Club überhaupt? Von außen ist es meistens überhaupt nicht zu erkennen, was da drin ist. Es gibt eine gute Belüftung. Wobei es natürlich so ist, dass wenn die Türen auf und zu gehen, dann doch meistens trotz Klimaanlage noch so eine Duftwolke auf die Straße schwappt. Und auch bei uns, als wir endlich in das Cane Millenaria, so heißt dieser Club, kamen. Ich habe es in den Club reingeschafft. Wohnzimmeratmosphäre, würde ich mal sagen. Also 40 Quadratmeter, 2 schwarze Ledersofas, ein großer Fernseher, auf dem gerade ein Basketballspiel läuft. Auf dem Sofa sitzen 10 bis 15 junge Männer, rauchen, trinken Fanta. Dann gibt es noch in dem Raum einen großen Tisch mit 4 Schubladen. Auf dem Tisch liegt eine Liste, in die sich jeder einträgt, der hier hereinkommt. Ich werde mal Angel, den Betreiber des Clubs, fragen, was es mit dieser Liste auf sich hat. Hier in diesem Schrank bewahren wir einen Teil der Clubernte auf. Die Clubmitglieder tragen sich mit ihrer Mitgliedsnummer in diese Liste ein. Dann wird notiert, wie viel Gramm sie mitnehmen, und bezahlt wird der Produktionskostenanteil. Die Mitglieder geben bei Eintritt in den Club an, wie viel sie im Monat ungefähr konsumieren, damit wir wissen, wie viel wir treuhänderisch für sie produzieren. Da geht's ja zu wie in einem Kleingartenverein, oder? Oh ja, also Regeln werden sehr wichtig genommen. Ich meine, allein schon, damit alles legal bleibt. In manchen Clubs zahlt man feste Monats- oder Jahresbeiträge plus eine Konsumquote. In anderen zahlt man je nach Konsum. Und auch die Atmosphäre ist ganz unterschiedlich. Manche Clubs sind eher so kuschelig mit Liegebetten unter Baldachinen, andere eher cool mit WLAN-Anschluss und Großleinwänden. Da sieht man dann auch Leute, die auf dem Laptop ihre Arbeiten schreiben. Und gemeinsam ist halt allen, dass der Zugang kontrolliert wird, dass die Mitglieder volljährig sein müssen, dass theoretisch nur im Club geraucht werden kann und dass es eine Obergrenze beim Konsum gibt. Das sind 90 Gramm im Monat und 5 Gramm am Tag. Barcelona ist das neue Amsterdam, denn in Barcelona gibt es besonders viele Cannabis-Clubs, wo man ganz ungestört kiffen kann, wenn man Mitglied ist und bestimmte Regeln an der hält, haben wir jetzt gelernt. Besten Dank für die Infos an Funkhaus Europa-Reporterin Julia Macher. Já tô no grau, vou até o final. Hoje a noite a louca tá sensacional. O nome tá na lista, então é só chegar. Arrasei no look, sei que vou causar. Drink na mão, inimigas no chão. Pisando firme, sente a pressão. Só falo uma vez, preste atenção. Uma vez, preste atenção. Recalcadas, reunidas, elas dançam na batida. Chego na porta, linda, no close. Rose pergunta qual é seu nome. Gata, meu nome é Carol com K. Procura no Insta, é só me marcar. Eu sei que o meu nome tá nessa lista. Dá uma olhada que eu sou da pista. Click, click, boom, sai da frente, eu vou entrar. Click, click, boom, sai da frente, eu vou entrar. Já falei que eu vou entrar, não entendeu, vou desenhar. Click, click, boom, click. Eu acho que meu nome tá na lista VIP. Querida, eu acho que meu nome tá na lista VIP. Tá de caô, mandei o meu nome, tá aí, por favor. Inimigas na fila, vendo bafão. Tô nem aí, já meto o carão. Chama o gerente, deixa de estresse. Me põe pra dentro, tu me conhece. Sou diva, rainha do camarote. Balada pra mim, não passa de esporte. Hosses, hosses, libera a lista aí. O nome tá na lista, então é só chegar. Arrasei no look, sei que vou causar. Drink na mão, inimigas no chão. Pisando firme, sente a pressão. Só falo uma vez, preste atenção. Uma vez, preste atenção. Meu nome tá na lista VIP. Querida, eu acho que meu nome tá na lista VIP. Querida, eu bem que te avisei. Click, click, boom, sai da frente, eu vou entrar. Click, click, boom, sai da frente, eu vou entrar. Já falei que eu vou entrar, não entendeu, vou desenhar. Click, click, boom, click. VIP. Querida, eu acho que meu nome tá na lista. Querida, eu acho que meu nome tá na lista. Querida, eu acho que meu nome tá na lista. Querida, eu bem que te avisei. Seit 2 Tagen steckt VW in einer riesigen Image-Krise, nachdem der Schmuh mit den Abgaswerten in den USA rausgekommen ist. Wir hören VW-Amerika-Chef Michael Horn. Let's be clear about this. Our company was dishonest. And in my German words, we have totally screwed up. Was der Mann eigentlich sagen wollte, wir haben's verkackt. Das wäre deutsch gewesen, Herr Horn. Und immer noch BPR denn nach diesem Schmuh bei VW. Jetzt wird's sogar richtig eng für Konzernchef Winterkorn. Mehr dazu in ziemlich genau 3 Minuten hier bei uns. Neu in Funkhaus Europa. Aus Großbritannien. My Own von Quops. Fall into me, I got you now. I won't give up, never let you down. Let's get it straight, it's time to choose. I came to play, don't play to lose. Cause it looks to me like you're not gonna change. I got the key, let you out the cage. But I want you all for my own. I don't need no other love. There can be all for my own. Yeah, baby, I want you all for my own. Just you and I, the passengers. We can take off if we go fast enough. You got all of me, no love to spare. Too much to miss, not enough to share. I want you all for my own. All for my own. I don't need no other love. All for my own. Funkhaus Europa hier mit Nova, unserem aktuellen Magazin. In 3 Jahren wollte VW eigentlich Weltmarktführer werden, also größter Autohersteller auf dem Planeten. Aber diese Abgas-Affäre hat so ziemlich alles verändert. Seit dem Wochenende wissen wir, VW hat in Amerika bei Dieselfahrzeugen, ja, sagen wir mal, beschissen, um es ganz deutlich zu sagen, was die Abgaswerte angeht. Heute kommt heraus, viele Millionen VW-Autos sind von diesem Schmuh betroffen. Der Aktienkurs stürzt seit Tagen ab und deshalb hat heute VW vorsichtshalber mal Geld auf die hohe Kante gelegt für den Fall, dass dann auch schlechte Zeiten kommen. Ein paar Milliarden sind das. Und die Aktionäre wurden schon mal gewarnt. Wir fahren gerade ungebremst auf eine große Karre Mist zu. Gewinnwarnung heißt das auf Börsianisch. Normalerweise braucht die Kanzlerin eine halbe Woche, um sich bei sowas zu Wort zu melden. Diesmal hat es nur 2 Tage gedauert. Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich jetzt in den Abgasskandal bei Europas größtem Autobauer Volkswagen eingeschaltet. Sie mahnte eine rasche und vollständige Aufklärung an. Was VW anbelangt, so geht es angesichts der schwierigen Lage jetzt darum, volle Transparenz zu zeigen, den gesamten Vorgang aufzuklären. Und der Verkehrsminister ist hier ja auch in engem Kontakt mit dem Unternehmen VW. Und ich hoffe, dass möglichst schnell die Fakten auch auf den Tisch kommen. Der Skandal hatte sich am Mittag ausgeweitet. Da musste VW einräumen, dass die Software, welche die Abgaswerte bei Diesel-Pkw manipulieren kann, nicht nur in Autos für die USA eingebaut worden war. Weltweit 11 Millionen Fahrzeuge mit älteren Motoren seien betroffen, teilte Volkswagen mit. Für mögliche Schadensersatzansprüche und Bußgelder stelle der Konzern 6,5 Milliarden Euro zurück. Der Jahresgewinn falle entsprechend geringer aus. Die Reaktion der Börse kam prompt. Die VW-Aktie gab um bis zu 23% nach. Seit gestern hat das Papier damit 27 Milliarden Euro verloren. Es gab erste Gerüchte, wonach VW-Chef Winterkorn zurücktreten müsse und durch Porsche-Chef Müller ersetzt werde. Ein VW-Sprecher wies dies als, so wörtlich, Schwachsinn zurück. Der Druck auf Winterkorn ist allerdings weiter hoch. Das glaubt auch Jörg Bode. Der FDP-Landtagsabgeordnete saß in seiner Zeit als niedersächsischer Wirtschaftsminister selbst lange Jahre im VW-Aufsichtsrat. Dass allerdings wirklich niemand im Vorstand und im Aufsichtsrat davon gewusst haben kann, das ist schlicht unvorstellbar, weil das macht ja nicht mal ein Mann so bei 11 Millionen Fahrzeugen. Da ist ja eine ganze Gruppe von Mitarbeitern dabei in unterschiedlichsten Funktionen, die wissen musste und merken musste, da geht was schief und dass so etwas nicht gemeldet wird, das ist schier unvorstellbar. Eigentlich sollte der Aufsichtsrat am Freitag den Vertrag von VW-Chef Winterkorn vorzeitig verlängern. Ob das angesichts der aktuellen Entwicklungen noch möglich ist, ist derzeit offen.

Freund und verrückt sein. Na, na, na, na, na, na. Danke, Lieblingsmensch. Erkennungsmerkmal: Bart und schöne dunkle Locken. Nur das Beste für dich. Und die ringeln sich auf dem Kopf von Singer-Songwriter Matteo Caprioli. Der Beste sein, nur das Beste für dich. Matteo Caprioli, Multi-Instrumentalist und Texter. Und ich frag mich, wie's dann ist. Handgemachte Musik zwischen Pop, Soul und Reggae. Modern und Vintage. Alle rein in den Bus. Matteo Caprioli. Große Fahrt. Ein singender Schwabe in Bremen. Das Leben will immer dahin, wo's noch nicht war. Am 10. Oktober im Lagerhaus. Alle Infos unter funkhauseuropa.de. Funkhaus Europa. Nachrichten. Um 17 Uhr mit Elke Küster. Guten Tag. Abgasskandal bei Volkswagen. Konzernchef Winterkorn entschuldigt sich. Wer nimmt wie viele Flüchtlinge? Die EU-Innenminister starten einen neuen Anlauf. Und Aussagen gegen Muslime. Marine Le Pen wird der Prozess gemacht. Die Luft für VW-Chef Winterkorn wird dünner. Der Skandal um manipulierte Abgaswerte bei Dieselfahrzeugen hat sich heute nochmal ausgeweitet. Winterkorn ging am Nachmittag per Videostatement an die Öffentlichkeit. Von einem möglichen Rücktritt sagte er nichts. Er entschuldigte sich und versprach, alles aufzuklären. Aber es wäre falsch, wenn wegen der schlimmen Fehler einiger weniger die harte und ehrliche Arbeit von 600.000 Menschen unter Generalverdacht gerät. Das hat unsere Mannschaft nicht verdient. Auch deshalb bitte ich um Ihr Vertrauen auf unserem weiteren Weg. Wir klären das auf. Der Druck auf Volkswagen ist groß. In bis zu 11 Millionen Dieselfahrzeugen weltweit war die umstrittene Abgassoftware wohl eingebaut. Verkehrsminister Dobrindt schickt eine Untersuchungskommission nach Wolfsburg. Dagmar Pepping. Noch in dieser Woche sollen die Fachleute des Ministeriums und des Kraftfahrtbundesamtes nach Wolfsburg reisen, um dort Gespräche mit VW zu führen und Unterlagen einzusehen. Laut Dobrindt soll die Kommission untersuchen, ob die betreffenden Fahrzeuge innerhalb der bestehenden deutschen und europäischen Vorschriften gebaut und geprüft worden seien. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte Volkswagen zuvor aufgefordert, die Abgasmanipulationen rasch und voll aufzuklären. Grünen-Fraktionschef Hofreiter bezeichnete den VW-Skandal als Beispiel für unverantwortliche Profitgier und riet dem Konzern Vorstandschef Winterkorn, zeitnah rauszuschmeißen. Sloweniens Ministerpräsident Cera malt ein düsteres Bild. Wenn wir die Flüchtlingskrise nicht dauerhaft lösen, dann ist die EU in Gefahr, sagt er. Morgen ist Gipfel in Brüssel. Aktuell tagen schon die Innenminister. Sie versuchen nochmal einen Kompromiss zustande zu kriegen zu der Frage, wer nimmt wie viele Flüchtlinge auf. Der deutsche Innenminister de Maizière pocht auf Resultate. Europa kann sich nicht leisten, dass diese Sitzung heute ohne Ergebnis auseinandergeht. Ich werde hart dafür arbeiten, dass es ein solches Ergebnis gibt. Wir brauchen natürlich eine Entscheidung über die Verteilung von 120.000 Flüchtlingen. Wir brauchen aber vor allem auch Lösungen zur Begrenzung des Zustroms nach Europa, zur Rückführung aus Europa, zur Einrichtung der Hotspots und zu Maßnahmen, die Geld kosten in den Flüchtlingslagern, damit sich noch mehr Menschen aufmachen. Und auch innerhalb Deutschlands gibt's weiter Ärger in der Flüchtlingspolitik. In Bayern tagt die Landtagsfraktion der CSU. Und da hat Ministerpräsident Seehofer gesagt, er will nicht mehr länger hinnehmen, dass Bayern übermäßig belastet wird. Auch Finanzminister Söder forderte einen Kurswechsel von Kanzlerin Merkel. Ich glaube, es wird auch sehr wichtig sein, dass die Bundeskanzlerin selbst ein Signal setzt, dass sie die Sorgen der Menschen in Deutschland ernst nimmt und nicht nur die Sorgen der Flüchtlinge. Ich glaube, das wird diese Woche neben dem finanziellen, neben den organisatorischen vielleicht die größte Herausforderung sein, dies auch zu klären, dass Deutschland eine einheitliche Haltung annimmt. Helfen ja, aber wir dürfen dabei nicht selber überfordert werden. Marine Le Pen wird der Prozess gemacht. Die Chefin des rechtsextremen Front National in Frankreich muss wegen islamfeindlicher Äußerungen vor Gericht. Der Prozess startet in einem Monat in Lyon. Dort hatte Le Pen vor 5 Jahren Straßengebete von Muslimen mit der deutschen Besatzung Frankreichs während des Zweiten Weltkriegs verglichen. Die Justiz ermittelte, sie wirft Le Pen vor, zum Rassenhass angestachelt zu haben. Jemens Staatspräsident Hadi ist offenbar zurück in seiner Heimat. Nach Angaben aus Sicherheitskreisen brachte ein Flugzeug ihn in die südliche Hafenstadt Aden. 6 Monate lang lebte Hadi in Saudi-Arabien im Exil. Er war von Houthi-Rebellen vertrieben worden. Es gibt nach wie vor Kämpfe im Land. Eine Militärallianz fliegt Luftangriffe auf die Aufständischen. Und das Wetter heute Abend und in der Nacht ist es meist dicht bewölkt mit Schauern. Tiefstwerte zwischen 12 und 9 Grad. Morgen fallen die Schauer auch mal kräftiger aus. Im Osten lockern die Wolken ab und zu auf. Höchstwerte am Mittwoch bei 13 bis 17 Grad. Das waren Nachrichten mit Elke Küster. Funkhaus Europa. Funkhaus Europa. Nova. Im Studio Severino Melchiore und ich bin nicht alleine. Ich kriege gleich Besuch. Und zwar von einem Menschen, der ständig unterwegs ist, eigentlich kein richtiges Zuhause mehr hat, unter freiem Himmel Musik macht und das mit Vorliebe und Herzblut. Joe Lehrmann ist gleich bei mir in Funkhaus Europa. Straßenmusiker gibt's zuhauf in Europa. Die einen haben eine Gitarre dabei, andere eine Tuba oder ein Saxophon. Joe Lehrmann hat gleich ein ganzes Klavier im Schlepp und schiebt das durch die Fußgängerzonen dieser Republik und spielt umsonst und draußen. 3 Jahre geht das jetzt schon so. Warum er trotzdem davon leben kann, wenn er es denn kann, das sagt er uns gleich in Funkhaus Europa nach The Avener und Fade Out Lights. It's everywhere I look, from Las Vegas to right here, under your dresser, right by your ear. It's creeping in sweetly, it's definitely here. There's nothing more deadly than a slow going fear. Life was full and fruitful and you could take a real bite. The juice pouring well over your skin's delight. But the shadow it grows and takes the depth away, leaving broken down pieces to this priceless ballet. The shallower it grows, the fainter we go into the fade out night. The shallower it grows, the fainter we go into the deeper down. If we build all those bridges to watch them thin down to dust, or blow them voluntarily out of constant trust. The clock is ticking, it's last couple of clocks, and there won't be a party with the weather in front. The shallower it grows, the fainter we go into the fade out now. The shallower it grows, the fainter we go into the fade out now. Heading deep down, we're sliding without noticing our own decline. Heading deep down, we're hanging on to sweet nothing's left behind. So langsam ist die Freiluftsaison vorbei, die Freibäder machen zu, die großen Festivals sind alle durch, aber mein Gast macht keine Pause, der hat immer Freiluftsaison und der will's auch so. Joe Lörmann ist da, grüß dich, hi. Hi, grüß dich. Das mit der Freiluftsaison, das muss ich erklären, du hast ein Klavier auf Rollen gebockt, muss man sagen, und ziehst damit durch die Welt, ne? Kann man so sagen, oder? Kann man so sagen, ja. Auf Marktplätze, in Fußgängerzonen trifft man dich und du spielst unter freiem Himmel zum Beispiel sowas. Na, wir hören schon, der Pogo ist anderswo zu Hause, ne? Du, absolut. Das ist mehr so, Joe Lörmann ist mehr so melodisch, besinnlich. Klingt ein bisschen nach, für mich, nach Kaffeebar oder Fünf-Sterne-Hotel und Lounge, da irgendwie abends bei einem Grappa oder so. Da hast du ja auch schon gespielt, ne? Habe ich viel gemacht, ja, in Piano-Bars, in Fünf-Sterne-Hotels, auf dem Kreuzfahrtschiff. Aber jetzt bin ich eigentlich nur noch so mit meinem Klavier unter freiem Himmel unterwegs. Ist es nicht schade eigentlich, dass die Leute in solchen Situationen dann mehr nebenbei hören und nicht richtig zuhören, wenn du da spielst? Bei der Straßenmusik meinst du? Nee, auch in so Lounges und in Bars, wo du auch schon gespielt hast. Ja, ist schon. Also ich meine, grundsätzlich bin ich erstmal super happy, dass ich von der Musik leben kann. Und das ist schon mal das Größte. Aber natürlich ist es ein bisschen schade, wenn man dann irgendwo spielt und niemand hört zu. Und bei der Straßenmusik ist es irgendwie was anderes, finde ich, weil es gehen natürlich viele Leute vorbei, nicht jeder interessiert sich dafür, aber die Leute, die dann stehen bleiben, für die ist es in dem Moment ein richtiges Konzert und die hören zu. Und schmeißen offensichtlich Geld, sonst müsstest du ja sagen, ich kann nicht davon leben, oder? Richtig, genau. Also ich habe zwischendurch noch ein paar Buchungen, die ich spiele und ich verkaufe eben meine CDs und grundsätzlich, also allgemein kann ich davon leben. Wo wirst du denn noch gebucht? Für Firmenveranstaltungen zum Beispiel oder für Festivals. für Stadtfeste, Weihnachtsmärkte und sowas. Okay, du hast, wir haben schon gesagt, du ziehst seit Jahren mit dem Klavier durch die Gegend und du nennst dieses Projekt, sage ich jetzt mal, My Traveling Piano, so heißt auch deine Internetseite, mytravelingpiano.com. Wie ist es denn dazu gekommen? Ich bin immer super gerne gereist, schon mein ganzes Leben eigentlich. Und habe erst eine Ausbildung gemacht und danach eine Weltreise. Und während der Weltreise und auch während anderer großer Reisen war ich immer sehr traurig, dass ich nicht meiner zweiten größten Leidenschaft nachgehen konnte, nämlich dem Klavierspielen. Es war halt immer schwer, vor Ort Klaviere zu finden. Und dann hat sich so langsam die Idee entwickelt, dass ich ja vielleicht mein Klavier selbst mitnehmen könnte. Und daran habe ich dann so langsam gefeilt. Und irgendwann habe ich dann meinen Vater angerufen und gesagt, ich glaube, wir müssen da mal so ein Projekt starten. Ja, der wird sich gefreut haben, dass sein Sohn freiwillig auf die Straße geht. Was hat er gesagt? Der fand das cool. Ach so. Ja. Und da wusstest du ja nicht, dass du davon leben kannst, oder? Nee, also grundsätzlich, das war auch erstmal gar nicht da sozusagen gedacht, dass ich das irgendwie als Beruf mache, sondern das war einfach mein Riesentraum. Ich wollte draußen Klavier spielen, die Menschen mit Musik erfreuen und selber auch einfach die Möglichkeit haben, überall, wo ich bin, Klavier zu üben, Klavier zu spielen und selbst auch Spaß zu haben. Und dass ich davon leben kann, hat sich dann eigentlich erst so über die Zeit entwickelt. Ich habe schon gesagt, Fußgängerzonen, auf Marktplätzen bist du zu Hause. Du hast selber auch gesagt, du spielst auf Festivals. Wenn du jetzt so in wildfremder Gegend irgendwo spielst, wonach suchst du denn aus, wo es hingeht? Also grundsätzlich vor allem schon mal nach dem Wetter. Also ich habe immer so drei Wetter-Apps auf dem Handy. Also nicht so oft Bremen. Nicht so oft Bremen, leider. Ne? Das ist schade. Wobei ich sehr, sehr viel hier gespielt habe. Hast ja auch hier gelebt, ne? Genau, richtig. Ich habe 8 Jahre hier gewohnt. Aber das Wetter muss gut sein. Und was noch? Und es muss irgendwie, ja, ich sag mal, eine einigermaßen große Stadt sein, wo viele Menschen sind, damit ich auch ein entsprechendes Publikum habe. Und Wetter ist eigentlich so Punkt Nummer 1. Und ich gucke halt immer, wo ich gerade bin, ne? Dass ich dann nicht so ewig weit fahren muss, sondern ich gucke, wo in meiner Umgebung ist quasi eine schöne Stadt, wo auch eine schöne Innenstadt ist, vielleicht ein schöner Platz mit vielen Menschen und mit gutem Wetter. Auch schon mal in Platzregen geraten? Ja, leider auch. Ja. Und dann? Man muss eine gute Planung dabei haben und immer einen Überblick, wo man sich schnell unterstellen kann. Sonst kann es kritisch werden. Es wurde auch leider schon mal richtig nass. Also da hatte ich auch schon mal echt Angst ums Klavier. Gleich reden wir noch weiter mit Joe Lerman, dem Pianisten, der mit seinem Klavier durch die Welt zieht. Letztes Jahr ist er zum Beispiel nach Thailand geflogen und da hat er ausgerechnet das Ding zu Hause gelassen. Warum? Erzählt er uns gleich im Funkhaus Europa. Let me tell you about my girlfriend Mona Lisa. She let somebody take a picture so she could be a fashionista. She said she wanna be a model, but what she wanna be a model for? She told me that she wanna travel, walk the rumors in Milano. But I told her that I loved her, adored her, I need her, my Lisa. She told me trust her, I want her, I wanna trust her. And I don't know why it hurts me, hurts me, hurts me. I get jealous when she working, working, working. All the fellas, they be looking, looking, looking. They looking at my Lisa, Lisa, Lisa. About my baby Mona Lisa. She told me that I'm acting crazy. She said I need a free hat. She said she felt like she in prison, but why she feel like she in prison? We always going to the ocean side and the mountain top. We be living a good living. She wanna be a model and travel and walk in the runways in Milano. She says I'm jealous, I know I'm jealous, because I wanna own her for me and not them fellas. And it hurts me, hurts me, hurts me. All the time she be working, working, working. Them boys be flirting, flirting. They flirting with my Lisa, Lisa, Lisa. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la neu in Funkhaus Europa. Aus Puerto Rico und Kuba. La Mordidita von Ricky Martin featuring Yotuel. Sonó la campana y el fin de semana se deja ver. Vestido de traje, lujuria salvaje bajo mi pie. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay Dios, te quemo abrazadito hasta el amanecer. Llegó la fiesta pa' tu boquita, toda la noche, todito el día. Vamos a bañarnos en la orillita, que la marea está picadita, y ta, y ta. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Tus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel. Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel. Si Dios puso la manzana fue para morder. Ay Dios, te quemo abrazadito hasta el amanecer. Llegó la fiesta pa' tu boquita, toda la noche, todito el día. Vamos a bañarnos en la orillita, que la marea está picadita, y ta, y ta. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita. Quiero pensar que no eres real. Parece natural, letal. Así que pones a bailar. Que te ponga freno cuando te pones sudado. Déjame el olvido para sentir tu flow. Diseñado de niña para llamar la atención. Te mantiene tensión sin bajar la presión. Y su modo tiene toda la infección de inspiración. Estoy vampiro bien de mente. En lo oscuro y sin la gente. En el pasito nunca me ve. Amarradito bien de mente. Una mordidita, una mordidita, es tu boquita. Una mordidita, una mordidita, una mordidita. Está picadita, está, está. Llegó la fiesta pa' tu boquita, toda la noche. Aus Europa. Studiogast. Und zwar einen waschechten Schönwettermusiker haben wir heute hier. Joe Lörmann ist immer noch da. Schön, dass du hier bist. Rollen hast du unter dein Klavier gebaut. Du rollst damit um die Welt, spielst gerne unter freiem Himmel, aber eben nur, haben wir eben auch gehört, wenn es nicht unbedingt regnet. Das stimmt. Wenn man das nicht immer ausschließen kann. Du hast auch schon Kopenhagen, Belgien, Holland bereist. Was war denn der schrägste Ort, wo du bisher gespielt hast unter freiem Himmel? Da waren noch ein paar mehr Länder dabei, also in dem Jahr davor war ich auch sehr viel in Europa unterwegs. Ich habe an einem ganz schönen Ort gespielt, das war jetzt nicht unbedingt sehr schräg, aber ein sehr schöner Ort, und zwar in Nizza an der Promenade des Anglais, an der Côte d'Azur. Da war ich mal für ein paar Tage und habe dann einen super schönen Parkplatz gehabt mit Blick aufs Meer und musste dann immer nur am Abend mein Klavier rausrollen und habe dann da jeden Abend, 5 Tage am Stück, da ein Klavierkonzert direkt am Meer gegeben. Das war halt toll. Und der am weitesten entfernte Ort, das war wohl Thailand. Wo du das Klavier aber, was ich gelesen habe, nicht mitgenommen hast. Genau, das hätte ich gerne, aber das war dann doch schwer. Ne? Das Klavier wiegt 250 Kilo und das dann im Flieger mitzunehmen und irgendwie über den Sand zu schieben, ist schwieriges Unterfangen. Deswegen, es war aber mein Traum, ich wollte unbedingt auf einer schönen Insel ein neues Album komponieren. Und auch natürlich nicht so einfach, wie man das umsetzt. Und dann habe ich dort in Thailand auf dem Festland mir ein kleines elektrisches Klavier geholt. Und das habe ich dann mit so Fischerbooten auf eine ziemlich kleine, fast einsame Insel gebracht, wo es halt gerade mal so Strom gab, ganz wenig Tourismus. Und genau. Und herausgekommen ist Follow the Sun, dein aktuelles Album. Genau. Du hast in Thailand ja auch vor Leuten gespielt. Wie haben die darauf reagiert? Das hatten die ja wahrscheinlich auch nicht alle Tage sowas, ne? Ich glaube, ich würde mal sagen, ich war wahrscheinlich der Erste, der auf die Insel ein Klavier gebracht hat. Die haben alle schon nicht schlecht geguckt, als ich da ankam mit meinem ganzen Gepäck. Und ich habe dort natürlich in dieser Bungalow-Anlage, wo ich gewohnt habe, da habe ich dann abends öfter mal gespielt und dann aber auch einmal waren so zwei Brasilianerinnen, die das auch toll fanden, die Idee, und dann haben die gesagt, komm, wir helfen dir, weil die organisieren zu Hause auch Events, und dann haben die so kleine Flyerchen geschrieben und sind überall auf der Insel rumgelaufen und haben die verteilt. Und dann haben wir da am Strand ein kleines Strandkonzert gemacht. Oh, stell ich mir. Fackeln aufgestellt und so. Klasse vor. Und das war schön. Da waren jetzt nicht so wahnsinnig viele Einheimische, weil halt waren halt auch viele Touristen dann da. Also das heißt, viele ist wirklich in Anführungszeichen. Wir waren vielleicht so 30 Leute dann da an dem Abend, weil der ganze Strandabschnitt einfach vielleicht nur 100 Leute beherbergt. Also wirklich sehr wenig los dort. Aber das macht es eben auch so schön. Und das ist auch diese Ruhe, die ich dort gespürt habe, und diese Atmosphäre, die ich auch sozusagen in die Musik verpackt habe. Gehen wir nochmal zurück nach Deutschland. Du bist in Hannover geboren, hast, habe ich gelesen, eine kaufmännische Lehre bei BMW gemacht und dann in Bremen nochmal Tourismusmanagement studiert ein paar Jahre. Das klingt ziemlich solide und bodenständig, aber das Bauchgefühl hatte was dagegen, oder wie? Genau so ist es, ja. Das war nicht das Richtige für mich. Also Tourismusmanagement, das war dann schon eher mein Ding. Das hat ja sehr viel mit Reisen, mit Sprachen zu tun. Ich spreche vier Sprachen auch. Ich war ein Jahr in Südamerika, ein Jahr eine Weltreise gemacht. Aber die Musik ist irgendwie, begleitet mich mein ganzes Leben schon durch. Und ich habe einfach früher nie gedacht, dass ich davon leben könnte. Und dann hatte ich immer mit der Zeit immer mehr Buchungen und so weiter, auch schon bevor ich anfing, mit dem Klavier zu reisen. Und dann irgendwann war für mich klar, ich möchte einfach nur noch Musik machen und nichts anderes. Da möchte ich meine ganze Leidenschaft reinlegen. Und deswegen mache ich jetzt das und nicht das, was ich ursprünglich mal quasi gelernt habe. Und noch nie bereut die Entscheidung? Das habe ich noch nicht bereut, nee. Du hast eine CD aufgenommen, du bist um die Welt gereist, du spielst unter freiem Himmel. Was kommt denn als nächstes? Hast du schon Pläne gemacht für die nächste Zeit? Also ich habe zwei CDs aufgenommen schon. Ich bin genau viel in Europa gereist und ich will auf jeden Fall nächstes Jahr noch eine dritte CD aufnehmen. Und ich möchte nochmal eine richtige Weltreise machen und diesmal mit dem Klavier. Und das ist natürlich logistisch eine ziemliche Herausforderung. Und da suche ich auch aktuell quasi nach einem Partner, zum Beispiel eine Airline, eine Fluggesellschaft, die sagt, wir finden cool, was du machst, wir unterstützen dich dabei. Genau, da einfach nochmal wirklich, ich möchte gerne nach Asien, ich möchte nach Australien, nochmal rund um den Globus und das Klavier diesmal mitnehmen. Das klingt nach Fernweh. Da wünsche ich dir ganz viel Erfolg dabei und freue mich, dass du uns hier besucht hast. Bis zum nächsten Mal. Und wer Joe Lerman besuchen möchte, der kann das tun auf mytravelingpiano.com. Das ist seine Internetseite. Da ist er im Internet zu Hause. Mach's gut. Danke dir. Funkhaus Europa. Funkhaus für Europa. Lass es brennen, mal sehen, was passiert. Kompletter Abriss vorprogrammiert. Unsere Party, wir feiern mit dir. Schmeiß es rauf, hoch in die Luft. Es gibt für alle genug. Gestern war vielleicht noch bescheiden. Heute ist nach den Sternen greifen. Eigenes Label, eigener Brand. Eigenes Logo, eigener Slang. Oh, we don't give a damn. Das Album ist da und alles macht damn. Wir brauchen kein Major, wir haben unsere Fans. Wir brauchen kein Playback, wir haben unsere Band. Oh, oh, ein Hoch auf die Gang. Unsere Party, wir lassen es brennen. Exklusiv wie TNT reiten wir mit nem ganzen Truppen. Wir schicken die Melodien, wir mutieren rein. Grüße an die Industrie, zwei Mittelfinger in die Luft. Oh, wir hoch auf das Team, wir haben das Feuer und wir Benzin. Meine Stimme in deinem Kopf. Dreh lauter, bis der Nachbar klopft. Du und wir eskalieren. Sagst der Stadt, schreib's in einem Blog. Bring deine Homies mit zum Gig. Wir zählen Partys, nicht die Klicks. Zelebrieren uns in Ziel von Stadt zu Stadt. Auf Touren und Stop. Eigenes Label, eigene Show. Eigener Style, eigener Flow. Eigene Crew, Arme gehen hoch. Unsere Krone auf deinem Trikot. Wir brauchen kein Major, wir haben unsere Fans. Wir brauchen kein Playback, wir haben unsere Band. Sie reiten mal mit nem ganzen Zug. Wir schicken die Melodien, wir montieren dein Club. Grüße an die Industrie, zwei Mittelfinger in die Luft. Oh. Und wir auf das Team, wir haben das Feuer und wir Benzin. Und ab jetzt gibt's kein Zurück mehr. Wir sind schon mittendrin, stehen am Point of No Return. Haben kein Fallschirm, aber springen. Und ab jetzt gibt's kein Zurück mehr. Schon mittendrin stehen und Freund auf No Return. Haben kein Fallschirm, aber springen. Wir haben uns dafür entschieden, an das zu glauben, was wir lieben. Es klingt so einfach plausibel. Am liebsten schlagen wir auf und spielen. Eigenes Label, eigene Tracks, eigene Stimme, eigenes Set. Musikalisches Slowfood, aber so fett. Wir sind wieder da, der Mob ist geflasht. Wir brauchen kein Major, wir haben unser Fans. Wir brauchen kein Playback, wir haben unser Band. Oh, oh. Ein Hoch auf die Gang, unsere Party, wir lassen es brennen. Exklusiv wie TNT reiten wir mit nem ganzen Truppen. Wir schicken die Melodien, wir montieren dein Club. Am 30. Oktober kommt das neue Album raus, heißt Im Rausch der Bengalen. Und das hier ist die erste Single daraus, Global Pop von Mono und die Kitamann. Bam, in Funk aus Europa, ab Dezember geht's dann auch auf Deutschlandtour. I'm feeling something, something different. When you left, I'm here to change. I was blinded, I'd not envisioned the same face in a different frame. It's an omen, call my baby crying for the silver lining. It must be an omen, needed you to show me without you. You were waiting, I was vacant. You left before my eyes. And it hit me, you're relocating. And I need you by my side. It's an omen, call my baby crying for the silver lining. It must be an omen. attention to the light in the dark. Demain j'arrêterai, demain je m'y mettrai. Je vois rien, je rêve à la fenêtre. Un jour, faudrait que je m'y mette. Mais y'a de la vie tous les soirs, y'a des filles dans les bars. Allez bien. Demain sera trop tard, y'a toujours une petite fête. Promis demain j'arrête, mais ce soir, la nuit sera sans fin. À l'été, à la vie, au soleil et aux filles, je veux lever mon verre, à enrouler par terre. Je rejoins l'imprévu, la folie et l'ivresse, en chantant dans les rues, j'oublie toutes les promesses. Demain je m'y mettrai. Je vois rien au café en terrasse. Je suis bien, je regarde la vie qui passe. Et pourquoi faire aujourd'hui ce que je pourrais faire demain? Vive la vie, comprends comme elle vient. Alors j'appelle mes potes, ça te dirait qu'on sorte. C'est ce soir, demain sera trop tard. À l'amour, au soleil et aux filles, je veux lever mon verre. Allez, viens voir mon frère. C'est pas que le paradis n'a pas tout pour nous faire. Mais j'ai plus chaud en enfer, entouré de mes amis. Des économies, je prévois le reste de ma vie. Mutuelle et petit bas de laine. Mon Dieu, que j'aime le système. Demain sera merveilleux, j'aurai ma maison, je serai heureux. Mais je serai vieux, ça c'est ennuyeux. Alors je te les laisse, ma place, mon chien, ma caisse. Résolution, je prends plus de résolution. À l'été, à la vie, au soleil et aux filles, viens donc lever ton verre, renversons les barrières. Demain on sera tous fermes, demain y aura plus de guerre, on mangera à sa faim, en attendant je m'en sers. Aus Europa am Dienstagnachmittag, gleich um was Viertel vor sechs. Der Krieg hat sie vertrieben. Heute leben sie in vielen Ecken Deutschlands, Flüchtlinge aus Syrien, die eins gemeinsam haben, die Liebe zur Musik. Denn sie alle sind Profimusiker und haben sich über das Internet gefunden und da ein Orchester gegründet. Heute Abend geben sie ihr erstes Konzert und zwar in Bremen, wo sie auch schon viel geprobt haben. Eine Musikschule in Bremen. Knapp 50 Musikerinnen und Musiker haben sich hier in einem großen hellen Raum mit hohen Fenstern zusammengefunden. Konzentriert geben sie sich der Musik hin und schauen zwischendurch nach vorne. Dort lässt Martin Lenz, eigentlich Leiter des Jugendsinfonieorchesters Bremen, den Taktstock durch die Luft gleiten. Rund 30 der professionellen Musikerinnen und Musiker, die zurzeit beim Syrian Expert Philharmonic Orchestra mitspielen, sind Syrer, die meisten von ihnen Kriegsflüchtlinge. Einige haben ein Visum für ein Gastspiel in Europa bekommen und konnten danach nicht mehr zurückkehren. Andere haben eine teils jahrelange Flucht hinter sich, manchmal zu Fuß. Dass sie nun alle hier gemeinsam musizieren, haben sie dem jungen Mann zu verdanken, der den Kontrabass spielt. Rai Jasbe, der vor 2 Jahren nach Bremen geflüchtet ist, hat mit diesem Projekt seinen Traum wahrgemacht. Er hatte die Idee, syrische Musiker, die er teilweise schon aus Damaskus kennt, zu einem Orchester zusammenzubringen. Vor allem dank Facebook ging das überraschend gut, sagt Rai Jasbe. Die dann folgende Organisation sei allerdings nicht immer einfach gewesen. Because this time we have a small budget. Wir hatten dieses Mal nur ein kleines Budget und wir tun alles, damit wir finanzielle Unterstützung bekommen, besonders für die Musiker, die aus anderen europäischen Ländern anreisen. Who came from European countries. Musikalisch unterstützt wird das Exilorchester von Bremer Musikern, unter anderem aus dem Jugendsinfonieorchester. Gemeinsam wollen sie eine Botschaft an das Publikum senden, so Jasbe. We would like to draw a beautiful picture about Syria. Wir würden gerne ein schönes Bild von Syrien zeichnen, statt all der Blut- und Kriegsbilder, denn alle Medien und das Fernsehen sprechen nur vom Krieg in Syrien. Die Menschen wüssten nichts über das friedvolle Syrien und dessen Kultur. Das wolle er ihnen näher bringen. Für das Repertoire hat er deshalb auch Werke syrischer Komponisten ausgewählt. Wie beispielsweise den Love Song von Salim Dada. So kommt ein Programm zustande, in dem sich die orientalische und die westliche Kultur treffen, als Zeichen für Völkerverständigung und gegen den Krieg. Und noch etwas wolle sie mit dem Konzert zum Ausdruck bringen, ergänzt die Violinistin Susan Eskander, die vor 1 Jahr von Damaskus nach Lübeck geflüchtet ist. The war will not make Der Krieg wird uns nicht stoppen. Wir werden immer Musik machen, egal wo wir sind. Wherever we are. So klingt das erste Exilorchester mit überwiegend syrischen Flüchtlingen in Deutschland. Funkers Europa-Reporterin Kerstin Burdage hat die Proben begleitet. Heute Abend ist Premiere im Bremer Sendesaal und die ist längst ausverkauft, so viel kann ich jetzt schon sagen. Es gibt aber noch ein weiteres Konzert am 3. Oktober in Lüneburg. Europa. We can go all night, so don't be shy. I'm about to blow your mind. Come on, baby, whip it one more time. Just hold on tight. Come. grab your auntie, me dance you too. So move your hips. Move your and whip it. 1, 2, 3, 4, you ain't never heard nothing like this before. Bruce Lee, well, man, I got the glow. Got the hands in the air when I'm at the show. Oh yeah, Black Rob, girl, that body, whoa. Whoa. I love when you move it slow. Smooth. I love when you take it low. Real girls get down on the floor, you know. I whip it real good, whip it real good. Front day, back to yo hood. She know I got the good wood. Hop in, cause the car ain't rented, and you can't see me, cause the window tinted. Anything you want, girl, go get it, cause the car masterpiece. Got no love. Yeah. Child, let it whip and whip it. Hey, no time to trip. No time to trip. Child, hey, so move your hips. Move your hips. When you're lonely, said you got some things to show me. Give it to you how you want it. Then the cheese eggs in the morning. You got a smile that's hard to miss. With a booty so fat, make it hard to sit. I got bands like the parliament. Treat your body like a brick, it ain't hard to flip. I whip it real good. Whip it real good. Your man can't do it like I could. Leave that boy missing like Bigfoot. Jump in, we about to take off. And the rim so clean, but the leather so soft. Let your head down, the coupe got no top. The party don't stop. Do what we want. Oh yeah. Yeah, yeah. Whip it! Bei der Musik klappt das ja ganz gut. Funkers Europa hier, 9:09. Man sagt ja, im Alter werden wir milde. Ja, kann schon sein, aber ich kann mir trotzdem nicht vorstellen, dass, sagen wir mal, Ronald Reagan irgendwann mal eine Laudatio gehalten hätte auf Fidel Castro. Oder Liam Gallagher auf Brüderchen Noel oder so. Angela Merkel ist da offensichtlich aus anderem Holz geschnitzt, denn sie ist sich heute nicht zu schade gewesen, eine Biografie vorzustellen über ihren letzten ganz großen Widersacher in Deutschland. Fast 1000 Seiten rund um Altkanzler Gerhard Schröder. Und dabei haben sich beide offensichtlich wohlgefühlt. Es ist ein bisschen wie Klassentreffen. Angela Merkel im roten Blazer trifft Gerhard Schröder in weinroter Krawatte. Harmonische Outfits zweier Weggefährten, die ausgesucht freundlich miteinander umgehen. Auf den Tischchen vor beiden liegt Schröders Biografie, immerhin 1000 Seiten dick. Dieses Buch, im spannenden historischen Präsens geschrieben, ist es wert, von A bis Z gelesen zu werden. Lobt Merkel geradezu euphorisch den 3 Kilo schweren Wälzer. Vergessen also die Misstöne, die es durchaus ja gab. Und vergessen der polternde Auftritt Schröders am Wahlabend vor 10 Jahren. Glauben Sie im Ernst, dass meine Partei auf ein Gesprächsangebot von Frau Merkel bei dieser Sachlage einginge, in dem sie sagt, sie möchte Bundeskanzlerin werden? Ich meine, wir müssen die Kirche doch auch mal im Dorf lassen. Übrigens, beim Ego-Auftritt habe Alkohol keine Rolle gespielt, so Schröder. Wie auch immer, Merkel saß damals ziemlich verdattert neben dem Noch-Kanzler. Vorsorglich, versucht der Biograf zu witzeln, habe er sich heute zwischen beide gesetzt. ein unnötiger Puffer. Merkel nämlich hat Schröder längst verziehen. Ich konnte da weite Teile sitzen und brauchte mich gar nicht irgendwie zu äußern. Es war immer was zu sprechen. Und ich war eigentlich dankbar, dass so viele einen größeren Drang hatten zu sprechen als ich. In erster Linie natürlich Gerhard Schröder. Der übt sich, jedenfalls für seine Verhältnisse, geradezu in Selbstkritik über das, was damals passierte. Was die Bewertung angeht, würde ich sagen, das war ebenso lustvoll wie suboptimal. Gut eine Stunde dümpelt die Buchpräsentation so vor sich hin. Merkel lobt einmal mehr Schröders Standhaftigkeit in der Agenda 2010. Der Altkanzler bescheinigt der Kanzlerin taktisches Geschick und einen überraschenden Humor. Der blitzt beim harmonieschwangeren Klassentreffen allerdings kaum auf. Zu artig gehen beide miteinander um. Blick zurück ohne Zorn. Funkhaus Europa-Reporter Martin Mayer über die Gerhard-Schröder-Biografie, die heute ausgerechnet Bundeskanzlerin Angela Merkel medienwirksam vorgestellt hat. Das war Nova am Dienstag. Hier gibt's gleich um 6 Köln Radio Such, die Themen des Tages auf Türkisch. Severino Melchiore ist mein Name. Ich sag danke fürs Zuhören. Zum Abschluss gibt's Curtis Mayfield, Superfly. Viel Spaß. Ciao. There's a set going strong, a lot of things going on. The man of the hour has an air of great power. The dudes have envied him for so long. Oh, Superfly, you're gonna make your fortune by and by. But if you lose, don't ask no questions why. The only game you know is do or die. But a weakness was shown, cause his hustle was wrong. His mind was his own, but the man lived alone. Ooh, Superfly, you're gonna make your fortune by and by. But if you lose, don't ask no questions why. The only game you know is do or die. The game he plays for keeps. Hustling times in ghetto streets, trying to get over. That's what he's trying to do, y'all. Taking all that he can take, gambling with the odds of fate, trying to get over. Trying to get over. Trying to get over. Trying to get over. Ooh, Superfly. Ayer me besas y no podías parar. Y me bailas hasta el amanecer. Cuando desperté yo te quise llamar. Y ahora me dice que borró cassette. Que no se acuerda de esa noche. Ya borró cassette. Dice que no me conoce. Y quiero volverla a ver. Y que los tragos hicieron estrago en su cabeza. Que ella con cualquiera no se besa. Que sepa que me interesa y no hay un día que no pare de pensar en su belleza. Que los tragos hicieron estrago en su cabeza. Que ella con cualquiera no se besa. Quiero que sepa que me interesa y no hay un día que no pare de pensar en su belleza. Te dije, mami, tómate un trago y cuando estés borracha pa' mi casa nos vamos. Me sorprendió cuando sacaste ese cigarro. Tómate tanto que lo has olvidado. Y tranquila, ma, no pasa nada. En lo que hiciste, pero maná. Pedías a grito que te besara en la escalera y en el sofá. Y tranquila, ma, no pasa nada. Conozco ya tu debilidad. Bastaron solo un par de copas pa' conocerte la intimidad. Y tú, mami, ¿cómo dices que no te acuerdas? ¿Cómo mi cuerpo te calienta? Ven, dímelo en la cara y no mientas. Dejemos de jugar. Y tú, mami, ¿cómo dices que no te acuerdas? ¿Cómo mi cuerpo te calienta? Ven, dímelo en la cara y no mientas. Dejemos de jugar. Ayer me besas y no podías parar. Y me bailas hasta el amanecer. Cuando desperté yo te quise llamar. Y ahora me dice que borró cassette. Que no se acuerda de esa noche. Ella borró. en su cabeza. Que ella con cualquiera no se besa. Quiero que sepa que me interesa. Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza. Los tragos hicieron estrago en su cabeza. Que ella con cualquiera no se besa. Quiero que sepa que me interesa. Y no hay un día que no pare de pensar en su belleza. Estoy buscando para ver si lo repetimos. Esa noche que bien lo hicimos. Entre tragos nos desvestimos. Las botellas que nos tomamos. La locura que nos llevaron. Fue mucho lo que vacilamos. Imposible no recordarlo. Y tú, mami, ¿cómo dices que no te acuerdas? Como mi cuerpo te calienta. Déjamelo en la cara y no mientas. Dejemos de jugar. Y tú, mami, ¿cómo dices que no te acuerdas? Como mi cuerpo te calienta. Déjamelo en la cara y no mientas. Dejemos de jugar. Yeah. One, two, three. No. Sie haben mehr Charme als Gorbatschow und mehr Dampf als Gazprom. Sehr geehrte Damen und Herren, willkommen zum Kompott. Das Kompott-Kollektiv bringt russische Partykompetenz nach Köln. Im Oktober mit Karkalaba live. Huzul Ethno Ska Mix aus den ukrainischen Karpaten. Funkhaus Europa präsentiert Kompott mit Perkalaba. Perkalaba GB Connection Style Party! Am 2. Oktober im Stadtgarten in Köln. Alle Infos unter funkhauseuropa.de.